Surah An-Nahl, Surah Nummer 16, die Bienen. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, auf wen von seinen Dienern er will. Warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir, darum fürchtet mich allein. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Und auch das Vieh hat er erschaffen. An ihm habt ihr Wärme und allerlei anderen Nutzen, und davon esst ihr. Und ihr habt an ihm Schönes, wenn ihr sie abends eintreibt und wenn ihr sie morgens austreibt. Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr sonst nur mit größter Mühe hättet erreichen können. Euer Herr ist wahrlich gnädig und barmherzig. Und erschaffen hat er die Pferde, die Maultiere und die Esel, damit ihr auf ihnen reitet, und auch als Schmuck. Und er erschafft, was ihr nicht wisst. Allah obliegt es, euch auf dem richtigen Weg zu halten. Es gibt ja auch manche, die abweichen. Wenn er gewollt hätte, hätte er euch fürwahr allesamt recht geleitet. Er ist es, der vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Davon habt ihr zu trinken, und davon wachsen Bäume, unter denen ihr euer Vieh frei weiden lasst. Er lässt euch damit Getreide wachsen und Ölbäume, Palmen, Rebstöcke und von allen Früchten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Und er hat euch die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Und auch die Sterne sind durch seinen Befehl dienstbar gemacht worden. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und dienstbar gemacht ist auch, was er euch auf der Erde in unterschiedlichen Farben hat wachsen lassen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken. Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr frisches Fleisch daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe es durchpflügen, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Und er hat auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, damit sie nicht mit euch wanke, und Flüsse und Wege geschaffen, auf das ihr recht geleitet werden möget. Und als Wegzeichen, und mit Hilfe der Sterne werden sie geleitet. Ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Bedenkt ihr denn nicht? Und wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen. Allah ist wahrlich allvergebend und barmherzig. Und Allah weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und diejenigen, die sie anstatt Allahs anrufen, erschaffen nichts, während sie selbst erschaffen werden. Tot sind sie, nicht lebendig, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Euer Gott ist ein einziger Gott. Diejenigen aber, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen weisen es ab, und sie verhalten sich hochmütig. Zweifellos weiß Allah, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Gewiss, er liebt nicht die Hochmütigen. Und wenn zu ihnen gesagt wird, was hat euer Herr als Offenbarung herabgesandt, sagen sie, es sind Fabeln der Früheren. Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und auch etwas von den Lasten derjenigen, die sie ohne richtiges Wissen in die Irre führten. Wie böse ist das, was sie an Lasten auf sich nehmen. Ränke schmiedeten bereits diejenigen, die vor ihnen waren. Da ging Allah ihren Bau an den Grundmauern an, sodass das Dach über ihnen auf sie herabfiel und die Strafe über sie kam, von wo sie nicht merkten. Hierauf, am Tag der Auferstehung, wird er sie in Schande stürzen und sagen, wo sind meine Teilhaber, deren wegen ihr mir entgegenwirktet? Diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, sagen, Schande kommt heute und Böses über die Ungläubigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie werden Frieden anbieten. Wir pflegten nichts Böses zu tun. Doch Allah weiß Bescheid über das, was ihr zu tun pflegtet. Sie betreten die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist fürwahr der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Zu denjenigen, die gottesfürchtig sind, wird gesagt, was hat euer Herr herabgesandt? Sie sagen, Gutes. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes, aber die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser. Wie trefflich ist fürwahr die Wohnstätte der Gottesfürchtigen, die Gärten Edens, in die sie eingehen, durcheilt von Bächen, und in denen sie alles haben, was sie wollen. So vergilt es Allah den Gottesfürchtigen, die die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind. Sie sagen, Friede sei auf euch. Geht in den Paradiesgarten ein für das, was ihr zu tun pflegtet. Erwarten sie denn etwas anderes, als dass die Engel zu ihnen kommen oder dass der Befehl deines Herrn eintrifft? So handelten auch diejenigen, die vor ihnen waren. Allah fügte ihnen kein Unrecht zu, sondern sie selbst fügten sich Unrecht zu. So trafen sie schließlich die bösen Taten, die sie begangen hatten, und es umschloss sie, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Diejenigen, die Allah etwas beigesellen, sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir nichts anstatt seiner gedient, weder wir noch unsere Väter, und wir selbst hätten anstatt seiner nichts verboten. So handelten auch diejenigen, die vor ihnen waren. Obliegt denn den Gesandten etwas anderes als die deutliche Übermittlung der Botschaft? Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gab es manche, die Allah recht geleitet hat, und unter ihnen gab es manche, an denen sich das Irrgehen bewahrheitet hat. So reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Selbst wenn du noch so danach trachtest, sie recht zu leiten, so leitet Allah nicht recht, wen er nun einmal in die Irre gehen lässt. Und sie werden keine Hilfe haben. Und sie schwören bei Allah ihren kräftigsten Eid, Allah werde denjenigen nicht auferwecken, der stirbt. Doch das ist für ihn ein bindendes Versprechen, in Wahrheit. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Damit er ihnen das klar macht, worüber sie uneinig sind, und damit diejenigen, die ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner waren. Unser Wort zu etwas, wenn wir es wollen, ist dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. Und diejenigen, die um Allahs Willen ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht zugefügt wurde, denen werden wir ganz gewiss im Diesseits Gutes erweisen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich noch größer, wenn sie es nur wüssten. Sie, die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingegeben haben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr etwas nicht wisst. Wir haben sie gesandt mit den klaren Beweisen und den Büchern der Weisheit. Und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist, und auf das sie nachdenken mögen. Glauben denn diejenigen, die böse Ränke schmieden, sicher davor zu sein, dass Allah mit ihnen die Erde versinken lässt, oder dass die Strafe über sie kommt, von wo sie nicht merken? Oder dass er sie in ihrem Umherziehen ergreift, ohne dass sie sich entziehen können? Oder dass er sie in Verängstigung ergreift? Euer Herr ist wahrlich gnädig und barmherzig. Haben sie nicht auf all die Dinge gesehen, die Allah erschaffen hat, wie sich ihre Schatten nach rechts und links wenden, indem sie sich demütigend vor Allah niederwerfen? Vor Allah wirft sich alles nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Tieren ist, und auch die Engel, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Allah hat gesagt, nehmt euch nicht zwei Götter. Er ist nur ein einziger Gott. Vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und sein ist immerwährend die Religion. Wollt ihr denn einen anderen als Allah fürchten? Was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. Wenn euch hierauf ein Unheil widerfährt, so fleht ihr ihn laut um Hilfe an. Doch wenn er hierauf das Unheil von euch weggenommen hat, ist da gleich eine Gruppe von euch dabei, ihrem Herrn andere beizugesellen, um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gaben. So genießt nur, ihr werdet es noch erfahren. Und sie bestimmen für das, was sie nicht kennen, einen Anteil von dem, womit wir sie versorgt haben. Bei Allah, ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu ersinnen pflegtet. Und sie bestimmen für Allah Töchter, Preis sei ihm, und für sich selbst, was sie begehren. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Und er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Wie böse ist, was sie urteilen. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, haben die Eigenschaft des Bösen. Allah aber hat die höchste Eigenschaft, und er ist der Allmächtige und Allweise. Wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde er auf ihr kein Tier übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück, und wenn dann ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen. Und sie geben Allah, was ihnen selbst zuwider ist, und ihre Zungen behaupten die Lüge, dass für sie nur das Beste ist. Zweifellos ist für sie das Höllenfeuer, und dass sie vernachlässigt werden. Bei Allah, wir haben bereits Propheten zu Gemeinschaften vor dir gesandt, da schmückte ihnen der Satan ihre Taten aus. So ist er heute ihr Schutzherr, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und wir haben auf dich das Buch nur hinabgesandt, damit du ihnen das klar machst, worüber sie uneinig gewesen sind, und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Und Allah lässt vom Himmel Wasser herabkommen und macht dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die hören können. Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken, reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen. Und dein Herr hat der Biene eingegeben, Nimm dir in den Bergen Häuser, in den Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten. Hierauf iss von allen Früchten. Ziehe auf den Wegen deines Herrn dahin, die dir geebnet sind. Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Und Allah hat euch erschaffen. Hierauf beruft euch ab. Und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter zurückgebracht, so dass er nach vorherigem Wissen nichts mehr weiß. Gewiss, Allah ist allwissend und hat Macht. Und Allah hat die einen von euch vor den anderen in der Versorgung bevorzugt. Doch geben diejenigen, die bevorzugt werden, ihre Versorgung nicht an diejenigen zurück, die ihre rechte Hand besitzt, so dass sie darin gleich wären. Wollen sie denn die Gunst Allahs verleugnen? Und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Wollen sie denn das falsche Glauben und Allahs Gunst verleugnen? Und wollen sie anstatt Allahs dienen, was ihnen keine Versorgung in den Himmeln und auf der Erde zu geben vermag und auch nicht dazu in der Lage sein wird? So prägt Allah keine Gleichnisse. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Allah prägt das Gleichnis eines leibeigenen Dieners, der über nichts Macht hat, und jemandes, dem wir von uns her eine schöne Versorgung gewährt haben, so dass er davon heimlich und offen ausgibt. Sind sie etwa gleich? Alles Lob gebührt Allah. Nein, vielmehr wissen die meisten von ihnen nicht. Und Allah prägt das Gleichnis zweier Männer. Der eine von beiden ist stumm und hat über nichts Macht. Er ist seinem Herrn eine Last. Wo auch immer er ihn hinschickt, bringt er nichts Gutes. Ist er etwa jemandem gleich, der Gerechtigkeit gebietet und sich auf einem geraden Weg befindet? Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde, und die Angelegenheit der Stunde ist nur wie ein Augenblick, oder sie ist noch näher. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Haben sie nicht auf die Vögel gesehen, die im Luftraum des Himmels dienstbar gemacht worden sind? Nur Allah hält sie oben. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und Allah hat euch aus euren Häusern eine Ruhestätte gemacht. Und er hat euch aus den Häuten des Viehs Behausungen gemacht, die ihr am Tag eures Aufbrechens und am Tag eures Aufenthalts leicht benutzen könnt. Und aus ihrer Wolle, ihren Fellhärchen und ihrem Haar Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit. Und Allah hat euch aus dem, was er erschaffen hat, Schattenspender gemacht. Und er hat euch in den Bergen Deckung gegeben. Und er hat euch Kleider gemacht, die euch vor der Hitze schützen, und Kleider, die euch vor eurer Gewalt gegeneinander schützen. So vollendet er seine Gunst an euch, auf dass ihr ihm ergeben sein möget. Wenn sie sich abkehren, so obliegt dir nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Sie erkennen die Gunst Allahs, und sie erkennen sie hierauf nicht an. Die meisten von ihnen sind undankbar. Und gedenke des Tages, da wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen erwecken, dann wird denjenigen, die ungläubig sind, keine Erlaubnis gegeben, sich zu entschuldigen, und es wird ihnen keine Gnade gewährt. Und wenn diejenigen, die Unrecht taten, die Strafe sehen, dann wird sie ihnen weder erleichtert, noch wird ihnen Aufschub gewährt. Und wenn diejenigen, die Allah andere Beigesellen, ihre Teilhaber sehen, sagen sie, unser Herr, das sind unsere Teilhaber, die wir anstatt deiner anzurufen pflegten. Sie aber richteten an sie das Wort, ihr seid fürwahr Lügner. Sie bieten Allah an einem Tag Ergebenheit an, und es ist ihnen entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten. Denjenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, fügen wir noch Strafe zu über ihre Strafe hinaus dafür, dass sie Unheil zu stiften pflegten. Und gedenke des Tages, da wir in jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie aus ihren eigenen Reihen erwecken. Dich bringen wir als Zeugen über diese da herbei, und wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf dass ihr bedenken möget. Und haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung, wo ihr doch Allah zum Bürgen über euch gemacht hat. Gewiss, Allah weiß, was ihr tut. Und seid nicht wie jene, die ihr Garn, nachdem es fest gesponnen war, wieder in aufgelöste Strähnen bricht, indem ihr eure Eide untereinander als Mittel des Betrugs nehmt, weil eine Gemeinschaft zahlreicher ist als eine andere Gemeinschaft. Allah prüft euch damit nur, und er wird euch am Tag der Auferstehung ganz gewiss über das Klarheit geben, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will, und ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu tun pflegtet. Und nehmt euch nicht eure Eide als Mittel des Betrugs untereinander, sonst würde ein Fuß straucheln, nachdem es festgestanden hat, und ihr würdet Böses erleiden dafür, dass ihr von Allahs Weg abgehalten habt, und für euch wird es gewaltige Strafe geben. Und verkauft den Bund Allahs nicht für einen geringen Preis. Gewiss, was bei Allah ist, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Wir werden denjenigen, die standhaft sind, ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste vergelten von dem, was sie taten. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen, und wir werden ihn ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Wenn du nun den Koran vorträgst, so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Er hat gewiss keine Macht über diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen. Seine Macht erstreckt sich nur über diejenigen, die ihn zum Schutzherrn nehmen und die ihn Allah beigesellen. Und wenn wir einen Vers anstelle eines anderen Verses austauschen, und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart, sagen sie, du ersinnst nur Lügen. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Und wir wissen sehr wohl, dass sie sagen, es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen. Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier deutliche arabische Sprache ist. Diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben, leitet Allah nicht recht, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Lügen ersinnen ja nur diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben. Das sind die wahren Lügner. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hat, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat, doch wer aber seine Brust im Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah, und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies wird sein, weil sie das diesseitige Leben mehr lieben als das Jenseits und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet. Das sind diejenigen, deren Herzen Gehör und Augenlicht Allah versiegelt hat, und das sind überhaupt die Unachtsamen. Zweifellos sind sie im Jenseits die Verlierer. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die ausgewandert sind, nachdem sie der Versuchung ausgesetzt wurden und sich hierauf abgemüht haben und standhaft gewesen sind. Gewiss, dein Herr wird nach all diesem zu ihnen wahrlich allvergebend und barmherzig sein. An dem Tag, da jede Seele kommt und für sich selbst streitet, und jeder Seele in vollem Maß zukommen wird, was sie getan hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss, ihre Versorgung kam zu ihr reichlich und von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar, so ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Ein Gesandter von ihnen kam doch zu ihnen, sie bezichtigten ihn aber der Lüge, so ergriff sie die Strafe, während sie Unrecht taten. So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes, und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr ihm allein dient. Verboten hat er euch nur den Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten, das ist erlaubt und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Gewiss, denjenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Es ist nur ein geringer Genuss, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und denjenigen, die dem Judentum angehören, haben wir das verboten, worüber wir dir zuvor berichtet haben. Und nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die in Unwissenheit Böses tun, aber nach alledem bereuen und es wieder gut machen. Gewiss, dein Herr wird danach zu ihnen wahrlich allvergebend und barmherzig sein. Ibrahim war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben und einer, der Anhänger des rechten Glaubens war, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Dankbar war er für seine Gnaden. Er hatte ihn erwählt und zu einem geraden Weg geleitet. Und wir hatten ihm im Diesseits Gutes gegeben, und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. Und hierauf haben wir dir als Offenbarung eingegeben, folge dem Glaubensbekenntnis Ibrahims als Anhänger des rechten Glaubens, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Der Sabbat ist nur denjenigen auferlegt worden, die über ihn uneinig waren, und dein Herr wird wahrlich am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt und erkennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Und wenn ihr bestraft, so bestraft im gleichen Maß, wie ihr bestraft wurdet. Wenn ihr aber geduldig seid, so ist das wahrlich besser für die Geduldigen. Sei standhaft, deine Standhaftigkeit ist nur durch Allah möglich. Sei nicht traurig über sie und sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden. Gewiss, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun.